Ausweg mehr. Aber prüfen Sie sich. Alles in Ruhe. Wenn Sie verstehen, verstehen Sie. Wenn Sie verstehen, verstehen Sie. Lange hatten die drei Geschwister über den Wortlaut gestritten. Doch Clarissa hatte sich durchgesetzt. Und Frau Fontanelli hatte verstanden. Sie lebte nicht mehr. Ein Espresso, bitte. Ulrich Berg schob einige der schwarzen Kärtchen mit der freundlich geschwungenen goldenen Schrift in die Speisekarte der Kulisse. Das Café in der Münchner Prachtmeile war den Kammerspielen vorgelagert. Künstler, Theaterpublikum, Intellektuelle, empfindsame Menschen waren besonders anfällig und hilfsbedürftig. Ihnen konnte in diesem harten, oft unerträglichen Leben geholfen werden. In gewisser Weise. Hinter der Theke wurde geschäumt und gequirlt. Ganz Deutschland schien einem Cappuccino- und Latte-Macchiato-Rausch verfallen zu sein. Zahlen, bitte. Bald würde Ulrich wohlhabend, ja reich genug sein, um sich das Frühstück in Brasilien oder sonst wo im Bett servieren zu lassen. Seit einer Woche verteilte er die schwarz glänzenden Kärtchen, hauptsächlich in Arbeitsagenturen und Zahnarztpraxen. Dort war auf alle Fälle Trostlosigkeit versammelt. Über die Konsequenzen seines gefährlichen Tuns wollte er nicht nachdenken. Verdrängung ist ein Göttergeschenk. Bla, bla, bla. Ich habe Angst. Ludwigshöhe. Hörspiel nach dem Roman von Hans Pleschinski. Erster Teil. Die Zahl der Alteingesessenen in der oberbayerischen Gemeinde Schäftlarn war klein. Jenseits der S-Bahn-Gleise hatten sich Manager, Banker und Professoren angesiedelt. Im unteren Ortsteil wirtschafteten weiter einige Landwirte, sodass neben Porsches Hennen scharrten und die Jogger Bogen um Kühe liefen. Im Tal, am Hochufer der Isar, lag die gleichnamige Benediktinerabtei mit prächtiger Basilika und dazugehörigem Biergarten. In der Ferne grüßte die Alpenkette. Es mochte 6 Uhr früh sein an diesem makellosen Maitag. Furchtbar. Herr Lehmann hat es gewagt. Das hätte ich nicht gedacht. Die Stillsten sind oft die Entschlossensten. Ach, das bedeutet gar nichts. Er war Steuerberater. Dort drüben am Birnbaum. Ich habe ihn ja nur von meinem Fenster aus gesehen. Im ersten Sonnenschein traten eine Frau im Morgenmantel und ein junger Mann, barfuß und nur in Jeans, in den Garten der Ludwigshöhe 3. Das Anwesen aus dem Jahr 1911 mit den 2 Zwiebelhauben war eines der verschwiegensten am Ort. Es lag hinter einer mannshohen Buchsbaumhecke. Wir sollten lieber warten, Frau Hofmeister, bitte. Wir sollten die anderen wecken. Nein, nicht noch mehr Panik stiften. Ah, Frau Hattinger ist auch schon wach. Lassen Sie schlafen, wer noch schlafen kann. Sollen wir denn keinen Arzt holen? Dürfen wir nicht. Und was tun, Frau Hofmeister? Ich bin alles. Ihn abschneiden? Ich bin nichts. Die Frau in Weiß und ihr Zimmernachbar blieben einen Moment stehen. Am Brunnen übte Frau Wimpf, die Realschullehrerin aus Augsburg, ihre finale Wassersymbiose. In stiller Ekstase tauchte sie immer wieder ihren Kopf ins Granitbecken. Ein Schüler hat ihr mit einer Schere ins Bein gestochen. Seitdem hat sie keine Klasse ohne Tranquilizer betreten. Ich bin nichts. Alles löst sich auf. Es ist alles schon sehr extrem. Darauf kommt es nicht mehr an. Wir leben noch. Ein bisschen. Ich fürchte, ich schaff das nicht. Sie sind eine willensstarke Frau. Keine 3 Monate ist es her, dass ich in die Klapse eingeliefert wurde. Ich habe auf dem Geburtstag meiner Schwiegertochter alles zertrümmert. Sie hat mir vor 20 Jahren meinen Sohn weggenommen und einen Waschlappen aus ihm gemacht. Ich habe alles satt. Alles? Ein Abenteuer bleibt mir noch. Vorwärts, Herr Deutler. Ein wunderschöner Morgen. Geschenk des Himmels. Ist das da ein Wiederhopf? Hm? Da kenne ich mich nicht aus. Da kommen Sie endlich. Sie krabbeln so hinter mir her. Nein, ich krabble nicht. Ich bin ein Mensch. Der um einen halben Kopf kleinere Olaf Deutler musste auf Glassplitter Acht geben. Wer genauer hinblickte, konnte an seinen Handgelenken zwei längliche rote Striche erkennen. Vielleicht war Herr Lehmann krank. Wird den Anblick von ihm sicher nicht mehr los. Ach, stellen Sie sich. Umso eher werden Sie es selbst schaffen. Das ist ja ständig die Frage. Türmt man oder stellt man sich? Ich hatte immer Lampenfieber. Es hat mich umgebracht. Selbst bei kleinstem Etat habe ich ja vorzügliche Bühnenbilder entworfen. Aber ab den Bauproben war ich nicht mehr ansprechbar. Ab den Beleuchtungsproben musste ich zum Arzt. Durchfall, Fieber, alles. Aha. Angefangen hat es beim Schulsport. Ich war der Prügelknabe der Klasse. Mein Schwanz ist zu klein, deshalb konnte ich mich nie durchsetzen. Herr Deutler, nicht jetzt. Ja, ja, Sie sind so entschieden. Außerdem glaube ich das nicht. Doch, doch, er ist nicht groß. Und wenn man Angst hat, dass er zu klein ist, wird er auch immer kleiner und man selbst gleich mit. Als wir Schüler uns beim Umziehen die Schwänze zeigen. Herr Deutler. Eine Tragödie. Wegen ein paar Zentimetern. Abschneiden, verbuddeln. Und das war's dann. Wie, wen? Es ist entsetzlich. Herrn Lehmann? Ich habe ihm gestern noch ein Kissen gebracht. Er saß am Fenster, reglos im Anzug. Ein feiner Mensch. Fein. Überraschend zarte Hände. Jetzt hat er es hinter sich. Was wissen wir schon? Oh. Olaf Deutler ließ sich bibbernd ins Gras sinken. Frau Hoffmeister wagte die letzten Schritte allein. Ein Gartenstuhl lag umgekippt unter dem Baum. Die Schuhe des Steuerberaters glänzten geputzt. Einen Meter über dem Boden. Ihre dritte Nacht, Herr Kippert? Bin vorgestern eingetroffen. Wollen Sie mich antreiben? Ob Gottes Willen. Sollten Sie vielleicht, Frau Wimpf. Wollen Sie grünen Tee? Ich habe ihn gestern Abend im Ort besorgt. In dieser Küche gibt's fast nichts. Wozu auch? Der pensionierte Bahnbeamte schaute sich um. An dem langen Tisch hätten zwei Familien Platz finden können. Die 10, 12 Stühle wirkten genauso betagt wie die teils rissigen Wandkacheln. Mein Hemd ist schmutzig. Wenn Sie es noch waschen wollen? Herr Bauer hat bestimmt Reihen der Tube. Bloß nichts mehr wollen. Trinken Sie einen Schluck. Trinken? Wozu? Staub zu Staub. Erde ist so hart. Aber das Wasser nimmt uns sanft auf. Es wird eine Verwandlung geben und vielleicht eine bessere Wiederkehr. Wir wissen nichts über das Jenseits, Frau Wimpf. Noch weniger als über das Leben. Es gibt Theorien, Mutmaßungen, Visionen. Ich halte mich gerne an die ägyptischen, dass wir nach Westen aufbrechen. Über den Fluss in die ewige Helligkeit. Eine 3000-jährige Kultur kann nicht völlig geirrt haben. Und wann brechen Sie auf? Ich muss erst innerlich abschließen. Es darf keinen Funken Hoffnung, Lebenslust mehr geben. Das Schwarze muss so endgültig schwarz sein, dass das Helle ruft. Schwierig. Semmeln gibt's hier wohl nicht? Oder einen Keks? Nein. Joghurt und Honig habe ich entdeckt. Joghurt, scheußlich. Ich will zu Käthe. Ihre Frau? Ist sie schon drüben? Sie ist vor 9 Jahren gestorben. Es tut mir leid. Wenn's wie in unseren guten Stunden wird. Der Witwer musterte seine knochige Hand. Nachdem er vor 2 Jahren mit Kollegen im Augustinerkeller üppig seinen Abschied gefeiert hatte, war es rapide mit ihm bergab gegangen. Da ihn keine Pflichten mehr gerufen hatten, hatte er morgens immer länger im Bett gelegen. Als er auf die Idee kam, seine Kinder zu besuchen, hatte er schon am zweiten Tag nicht mehr gewusst, was er dort sollte. Eine Busreise nach Verona war wegen Regens zum Rheinfall geworden. Und warum allein nach Gran Canaria? Selbst seine legendäre Modelleisenbahn hatte ihm schließlich nichts mehr gegeben. Einmal war er weinend neben der riesigen Spanplatte gesessen. Das Leben muss doch nicht leer sein. Ich hab's nicht hingekriegt. Ich verdiene kein Mitgefühl. Trinken Sie. Grüner Tee regt an, aber nicht auf. Der Tee roch wie gebrauchte Unterhosen. Doch der riesige Topf Rotkohl mit Würsten, der auf dem Herd köchelte, verströmte einen noch intensiveren Geruch. Wer in diesem Hospiz mit seinen seltsamen Regeln nicht zügig den Strick nahm, wie Herr Lehmann, verstarb an Blähungen und Verstopfung. Tja, da hockt man, wartet auf den richtigen Moment, den Absprung. Ich habe schon abgeschlossen. Die Blicke der zwei Selbstmordkandidaten kreuzten sich. Kurz fürchtete der Pensionär, dass Frau Wimpf mit ihrer eigenen Leidensgeschichte beginnen könnte. Die kleinste Nachfrage mochte die Sturzflut eines Elendsberichts auslösen. Ich... Ja? Ich fahre an den Starnberger See. Wollen Sie mitkommen? Ich? An den See? Mit dem Bus? Ohne Umsteigen. Ist doch gleichgültig, wer jetzt noch mit wem einen Ausflug unternimmt. Was soll ich am See? Ein Eis essen. Ich werde schwimmen. Sie können ja auch ins Wasser gehen. Ich bade nicht. Dann warten Sie am Ufer. Ich werde nichts tun, was Sie in Schwierigkeiten bringt. Herr Kippert blickte unvermittelt zum Topf, Rotkohl und Wurst. Dem musste man entrinnen. Ein Toter auf Brauereieis? Zwei. Wir können froh sein, dass wir so viel Eis bekommen haben. Das halte ich nicht aus. Mein Rücken. Warum werden Menschen wohl derartig schwer? Oh, ich habe einiges erlebt, aber das ist widerlich. Ich muss mich übergeben. Tu's doch. Ich habe dabei die Sonnenbrille aufgesetzt. Was man schlecht sieht, ist fast nicht da. Aber Herr Lehmann ist da, und zwar im Eiskeller. Wir landen alle im Knast. Die drei Geschwister Berg waren seit früher Stunde auf den Beinen. Frau Hoffmeister und der fragile Bühnenbildner hatten sie wachgeklopft. Jetzt saßen sie im Glaszimmer, das einen Großteil des Erdgeschosses einnahm. Monika, was meinst du, wie es nach den Bombennächten im Krieg aussah? Die Leute mussten verbrannte Nachbarn und halbierte Blockwarte wegschaffen. Es ist aber kein Krieg. Herr Lehmann hat seinen Willen bekommen. Und jetzt wird nicht weiter darüber gebrütet. Trotz dieses Entschlusses blieb Ulrichs Kehle wie zugeschnürt. In den vergangenen Tagen, den abscheulichsten seines Lebens, hatte er bereits 1-2 Kilo abgenommen. Fährst du heute noch in die Stadt, Uli? Kannst du im Büro vorbeischauen? Nein, ich brauche eine Pause. Ich bin nicht der Glöckner von Notre Dame oder Frankenstein. Seit Kindertagen hatte der Designer von Strickpullovern noch nie so viel Zeit mit seinen Schwestern zugebracht. Und nun waren sie auch noch zum dreisamen Gelingen verdammt. Nirgendwo gedeiht Cannabis besser als in Oberbayern. Hier, Lynn hat auch Rückenschmerzen. Ach. Immer noch Angst, die Kontrolle zu verlieren? Clarissa, die Älteste, sah mit ihren 45 Jahren blendend aus. Die Jahre in London als Volkswirtschaftlerin an der berühmten School of Economics hatten ihre angeborene Grazie noch um Souveränität ergänzt. 2 Tote in 3 Tagen. Ich kann nicht mal in einem Kaufhaus was klauen. Du weißt, dass wir keine Wahl haben. Außerdem ist es gut, beinahe eine moralische Pflicht, sich um Menschen zu kümmern, die keinen Ausweg mehr sehen. In diesen globalisierungskalten Zeiten muss jeder für ein bisschen Geborgenheit dankbar sein. Geborgenheit? Leichenstarre auf Brauereieis? Und nur aus Raffgier? Die Jüngste und Halbschwester aus der 2. Ehe des Vaters hatte schon als Kind zur Weinerlichkeit geneigt. Während andere sich um ein bisschen Tapferkeit bemühten, hatte sie ihren Gefühlen freien Lauf gelassen und sich auf diese Weise gedrückt. Ich fahre nach Ludwigshafen zurück. Und dann? Wieder in den Hotline-Service der Telekom? Ach. In seiner Wohnung hätte Herr Lehmann vielleicht monatelang vor sich hin... Clarissa! Hier hatte er den schönen Garten und den Birnbaum. Außerdem lernen wir dadurch, dass der Tod unser ständiger Begleiter ist. Erst durch den Tod wird das Leben zu einem befristeten Wunder. Ja, darauf kann ich verzichten. Es hilft nichts. Da müssen wir jetzt durch. Bis zum Winter. Das schaffen wir. Das kann man hinterher verdrängen. Exakt. Bedenkt, was uns erwartet. Mann, wir hatten doch Glück mit Onkel Roberto. Mutters Cousin war der Paradiesvogel der Familie gewesen. Südländisches Aussehen, weiße Anzüge, Brillantine im Haar. In den 70er Jahren hatte er nebulöse Geschäfte in der Grauzone zwischen Industrie und Politik betrieben. Dann war er nach Brasilien entschwunden. Von seinem Herzleiden hatten die Geschwister nie etwas erfahren. Und nun das. Sein Testament? Ein Donnerschlag. Wie kann er nur so etwas von uns verlangen? Umgerechnet 500.000 Euro Barvermögen, ein Büroturm in Sao Paulo, Anteile an einer Mineralwasserquelle in Südfrankreich, zwei Hotels in der Bucht von Ipanema, eine Kette exklusiver Wellnessfarmen zwischen Panama und Patagonien, all das sollte Ihnen gehören. Aber nur, wenn Sie die Villa auf der Ludwigshöhe ein knappes Jahr lang Suizidkandidaten zur Verfügung stellten. Das ist doch Wahnsinn. Onkel Roberto hat uns bloß eine Hürde aufgebaut, ehe wir ans Geld kommen. Eine Hürde? Na, das ist ja nett ausgedrückt. Er verlangt von uns mitmenschliches Engagement. Radikalen Einsatz. Ja, Frau Fontanelli war schon steif, als wir sie in den Sack stopfen mussten. Es geht leichter, wenn man den Sack drüber zieht. Man hat nicht jeder von uns schon mal an Schluss machen, an Freitod gedacht. Ja. Wo war da Hilfe? Obdach. Wir tun doch nichts anderes, als eine Anlaufstelle für die Bedürftigsten zu schaffen. Aber das ist gegen die Natur, gegen den Sinn des Lebens. Kennt den wer? Falls ich in meinem Leben je etwas Sinnvolles getan habe, dann war es im Zivildienst die Plackerei auf der Intensivstation. Vielleicht sollten wir Herrn Lehmann noch waschen und fein machen. Gute Idee. Ihr seid so? Entschuldigen Sie, ich habe ein Gedicht gemacht. Ach. Hä? An einem Tag wie diesem, da blüht das ganze Land. Man kriecht aus den Verliesen, betrachtet allen Tand. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser schönen Frühjahrszeit. Was war das denn? Ist doch ein ganz hübsches Gedicht. Ja, ist ja gut. Beängstigend dichter Verkehr. Hinter einem Tankwagen mit Latte Cremonese fädelte Clarissa sich auf der A95 ein. Wahrscheinlich wurde die italienische Milch als Sauerrahm wieder über den Brenner zurückgekehrt. Das gehörte zum allgemeinen Wahnsinn, der einem den Mut rauben konnte. 10.30 Uhr. Es war höchste Zeit. Vor 4 Wochen hatte sie einen winzigen Büroraum in München angemietet. Auf 12 Quadratmeter nur ein Tisch, 2 Stühle und ein Anrufbeantworter. Ich habe die Nummer auf der Karte gewählt. Ich flehe Sie an, zurückzurufen. Sie müssen mir helfen. Gleich kommt meine Frau aus dem Augustinerkeller wieder. Die prügelt mich halbtot. Ich halte das nicht mehr aus. Im Grunde waren die meisten Anrufer Menschen, denen jeder tunlichst aus dem Weg ging. Pechvögel und Versager. Verwirrte. Opfer. Hallo? Hallo. Ja? Ich habe eine 6 in Mathe. Wenn die 5 in Heimatkunde dazukommt und die 6 in Deutsch. Ich kann nicht mehr nach Hause. Aber deine Eltern... Ich wohne bei meiner Oma. Ich kann da nicht mehr hin. Deine Oma hat dich doch bestimmt lieb. Ja, deswegen kann ich da nicht mehr hin. Oma ist immer traurig und... Ich habe mich doch so angestrengt. Aber ich kann nicht rechnen. Ein bisschen bestimmt. Nein, ich bin zu dumm. Und ich will nicht mehr. Junge, wie heißt du denn? Benny. Wo bist du, Benny? Wie heißt deine Großmutter? Ich kann nicht mehr nach Hause. Wir reden erstmal darüber, ja? Und dann schauen wir bei dir zu Hause vorbei. Die 6 ist sicher. Benny? Es reicht. Das steht auf der Karte. Benny? Hallo? Scheiße. Roberto. Das ist ekelhaft. Oh Gott. Benny? Wenn Sie verstehen, dann verstehen Sie. Es reicht. Kein Ausweg mehr. Ja, ja. Sie leiden sehr? Wie man's nimmt. Uhren laufen ab. Die Zeit ist um. Wohin darf ich kommen? Höllriggelskreuz, S-Bahnhof. Ich führe Sie dann zu uns. Von dort muss ich nicht mehr weg? Keinesfalls. Sie werden mir weiterhelfen. Den letzten Schritt unternimmt man allein. Woran erkenne ich Sie? Schwarzer Seidenschal. Morgen. Ich komme gegen 18 Uhr. Höllriggelskreuz. Oh. Was haben Sie denn da, Herr Deutler? Das ist Charlotte. Ich habe sie unten beim Bauern gekauft. Charlotte? Ja, sie ist so schön warm. Sie dürfen sie streicheln. Hühner haben Milben. Ja, Charlotte bestimmt nicht. Kann ich sie denn im Kaninchenstall unterbringen? Oh ja, das ist sicherlich eine gute Idee, Herr Deutler. Was heißt denn sicherlich? Was heißt das denn? Sie wissen das also selbst nicht genau. Tiere haben in einer Küche nichts zu suchen. Schreien Sie doch nicht so. Komm, Charlotte, komm. Draußen ist es viel schöner. Lieber Gott, ich ertrage das nicht. Drei Hausgäste hatten sich an diesem Morgen halb mechanisch an den Küchentisch gesetzt, offenbar aus dem Urtrieb der Nahrungsaufnahme. Hier ist aber Selbstbedienung. Keine Reaktion. Irgendwann hatte Monika das Brot selbst in die Schneidemaschine geschoben. Man musste Gutes tun. Außerdem hatten die schaurigen Gäste einen Unkostenbeitrag von 40 Euro gezahlt. Möchte jemand Marmelade? Ich stell sie einfach hin. Auf keinen Fall durfte sie therapeutisch wirken. Marmelade! Die Kupplungen, das Quietschen der Bremsen, das Jaulen, wenn Sie den Gang hochschalten. Wumm, jetzt geben Sie Gas. Die Tiefkühlwagen, die Laster mit Betonmischern, diese Holländer mit ihren Wohnwagen, der ganze Dreck fährt los. Wie das dröhnt, wie im Krieg. Drei Spuren links, drei Spuren rechts. 2000 Monster in der Stunde. Frau Jakubek stopfte sich zwei Kügelchen Oropax ins Ohr. Keine Marmelade. Sie schien ein Zivilisationsopfer zu sein. Den Kiosk hätte ich aufgeben sollen. Aber auch aus der Wohnung an der Donnersberger Brücke raus. Ich war zu schwach. Junger Mann, Sie haben mit der Marmelade gekleckert. Hab ich? Sie Schmutzfink. In diesem Haus herrschte so schöne Ruhe. Ordnung muss sein. Der unangenehme Herr Bauer justierte sein Frühstücksbrett so, dass die Kanten mit dem Muster auf der Wachstuchdecke übereinstimmten. Der ist ja verrückt. Werden Sie nicht frech. Es reicht. Ordnung muss sein. Lassen Sie das. Jetzt hatte sich Herr Bauer das Brettchen der Kioskbesitzerin geschnappt. Sie sind wohl auch so eine Chaotin. Lassen das Geschirr nach dem Essen auf der Anrichte stehen, bis die Bratensoße klebt. Wie? Seine Ehefrau, falls sie noch irgendwo existierte, wurde wahrscheinlich mit Desinfektionsmitteln abgerieben. Ob es zum Frühstück auch einen kühlen Rosé gibt? Oh nein, leider nicht. Nur wegen Tassilo Wang hielt Monika es noch in der Küchenklapse aus. Der Mann war eine Augenweide. Sie musste diesen Menschen retten, das war klar. Was haben Sie denn so gemacht, dass Sie morgens Rosé mögen? Ach, wollen Sie das wirklich wissen? Ja, alles. Ich habe ein Jahr Informatik studiert, anschließend gemalt, mich in der Kunstakademie eingeschrieben. Dann bin ich nach Wien, habe als Friseur gearbeitet. Budapest schien mir aber doch aufregender. Im Seceni-Bad haben sie mich als Masseur eingestellt. Das glaube ich sofort. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. In der Zeit war ich mit Rebecca verlobt. Ach. Ihr Vater holte mich in sein Autohaus nach Neuwied. Autohaus? Aber ihre Freundin Ines war auch recht hübsch. Und da habe ich auch mit ihr geschlafen. Auch? Na, und dann gab es da noch den Bruder von Ines, der mich offenbar sehr mochte. Das kann ich gut verstehen. Aber das ging zu Ende, weil Rebeccas Vater mich rausgeschmissen hat. Oh. Ich habe viel gelesen. Kierkegaard, Updike, neundeutschen Kram. Warnemünde. Warnemünde ist wunderbar. Da habe ich mit ein paar Kumpels die Pension zur neuen Einheit aufgemacht. Aber genug jetzt. Das finde ich aber alles sehr interessant. Zuletzt habe ich auf Java als Reisbauer gearbeitet. Ich habe alles erlebt, viel Abwechslung. Aber mehr auch nicht. Ich bin von allen Möglichkeiten und Freiheiten erschöpft. Muss ich noch alt und krank werden? Aber Sie müssen lieben. Ja, Sie müssen lieben. Geben Sie mir Ihr Handy, Herr Fehling. Bitte. Ich will Ruhe. Der Akku ist leer. Ruhe. Ihr Handy. Hendrik muss mir erklären, warum er mich verlassen hat. Das ist seine Pflicht. Lassen Sie sich nicht stören. Ich wollte nur... Mit Ihnen hat niemand gesprochen. Ja. Das musste die Domina sein, die in Eichach ein eigenes Studio betrieb. Ulrich presste sich wie unsichtbar an die Wand. Er hatte sich mit Zetteln, Klebeband und Schere bewaffnet, um die vielen Zimmer, die in der oberen Etage von der Halle abgingen, zu nummerieren. Ihr Ex-Freund hat es Ihnen doch gesagt. Er empfindet ihnen gegenüber Fremdheit. Herrn Fehling, Journalist und Kommentator von politischen Sendungen, kannte man. Zumindest seine Stimme, wenn man Radio hörte. Fremdheit? Er war glücklich mit mir. Ledermaske und Handschellen, das ist doch alles nur Theater. Er wusste, dass ich in meinem Studio nur meinen Job tat. Ein bisschen heikel ist das schon. Denken Sie nicht so kleinkariert. Ich habe ihn verwöhnt. Ich habe Kochbücher gekauft. Ich wurde häuslich. Ihr Handy. Nein, Frau Reute. Dieser so angenehm lahme Mensch. Er trinkt Fanta zum Frühstück. Im Bett war er eher verklemmt. Er behält schreckliche Tennissocken an. Aber das hätte ich schon hinbekommen. Das erste Mal in meinem Leben wollte ich einen Menschen mit all seinen Fehlern lieben. Er oder ich, einer von uns wird sterben. Wieso er? Was wollen Sie denn hier? Er hat mein Leben zerstört. Er hat mir meine Leichtigkeit genommen, mein Selbstvertrauen. Wenn Familienväter gefesselt vor mir knieten, wenn ich große Herren der Finanzwelt in den Käfig sperrte, fühlte ich mich stark und gebraucht. Ich bin nicht mehr ich. Ich muss ihn töten. Mord? Ich habe von meinem Onkel aus dem Weltkrieg eine Mause. Um Gottes Willen, Frau Reuter. Um Gottes Willen. An sich sollten die Hausgäste niemanden erschießen. Ulrich huschte die Treppe hinunter. Ich habe vor 3 Monaten noch Skipullis entworfen. Clarissa musste schleunigst mit Onkel Robertos Anwalt sprechen. Vielleicht ließen sich Passagen des Testaments ja anders auslegen. Oder es hatte sich bei der Übersetzung aus dem Portugiesischen ein Fehler eingeschlichen. O Mutter der Elemente, o Hafen und Heimat, ich komme zu dir. Was tut die da? Ich hasse den Frühling. Alles lebt auf im Frühling, alles will glücklich sein. Aber wehe, wenn du es nicht empfindest. Fahren Sie mich nach Augsburg. Seien Sie ein Kavalier. Ich fahre uns gegen einen Baum. Auch gut. Jetzt verstehen Sie doch endlich. Natürlich antwortet er nicht auf meine SMS. Er hat Angst. Er fürchtet das klare Bekenntnis zu mir. So krank sind die Menschen doch heute. Er will sie nicht. Deswegen hat er sie verlassen. Das ereignet sich täglich 1000 Mal. Und wer liebt, ist ohnehin das Opfer. Bitte, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich habe heute Wassernacht. Den Mecker muss man auch noch ertragen. Schluss jetzt. Sie fahren mich nach Augsburg. Hendrik hat mich verstoßen, betrogen, erniedrigt. Das reicht. Ich hab die Mause. Also gut, erschießen Sie ihn. Zuerst ihn, dann mich. Ich bin vorgestern aus dem Studio weggelaufen, habe das Morgenjournal geschmissen. Oh je. Ich weiß keinen Kommentar mehr zur Welt. Ich kann keine einzige Meldung aus Tel Aviv oder Ramallah mehr sehen, hören. Ich kann zu Israel, zu Palästina nichts mehr sagen. Ich weiß doch auch nicht, wie 60 Jahre Hass zu beenden sind. Mein Gott. Ich bin den Meldungen nicht mehr hinterhergekommen. Wenn man 2 Minuten der Vernichtung tibetanischer Kultur widmet, fehlt die Zeit für den Drogenkrieg in Kolumbien. Wie viel Elend unter den Dächern. Ich lasse Kolumbianer kommentarlos verrecken. Die Talkrunden im Fernsehen. 99% der Fakten, Zusammenhänge, Konsequenzen nennen die gar nicht. Ich habe am Schluss nur noch Agenturmeldungen abgelesen. Sie hätten vielleicht in mein Studio kommen sollen. Meinen Sie, das hätte geholfen? Ja, wie viel Herren habe ich nicht ihre verlogenen, miesen, überflüssigen Berufe aus dem Leib dreschen können. Ein ekelhaftes Milieu, die öffentliche Welt. Los, Sie fahren und ich schieße. Beeindruckend. Ihre Unbedingtheit. Ulrich brauchte Ermutigung. Im Weinkeller hatte er eine staubige Flasche Freiburger Edelacker DDR-Jahrgang 1979 entdeckt. Nur wäre er beinahe über das Tischchen mit dem Suizidzubehör gefallen, auf dem ein Stapel Plastiktüten, ein Knäuel Schnürband, 5 Packungen Baldrian Forte und das aufgerollte Seil bereit lagen. Wer den Lichtschalter nicht fand, stürzte von der Kellertreppe womöglich gleich auf den Tisch und in die Tüten und fand den Tod. Ach, ein Abendtrunk? Ja. Frau Hoffmeister stand vor ihm in Bademantel und Schlappen. Ulrich stellte sich so, dass ihr Blick auf die Kellertür und den grünen Pfeil mit der Aufschrift Fines fallen musste. Ich habe mir im Supermarkt Salat geholt. Was man in dieser Anstalt vorgesetzt bekommt, ist das allerletzte. Und das für 40 Euro am Tag. Dies ist ein freiwilliges Hospiz. Wie viel Zeit haben Sie denn eingeplant? Wollen Sie, dass ich unter Druck Schluss mache? Ich habe meinen Lebtag nur Druck gehabt. Ich muss stark sein für diesen Weg. Mhm. Wissen Sie, ich komme in dem netten Zimmer endlich zur Ruhe. Charlotte, hierbleiben. Charlotte, Charlotte, du Esel. Das Huhn muss weg. Charlottchen. Herr Deutler, wir wollen keine Henne im Haus. Ruhe. Sehr wohl. Sofort. Ich höre ein. Ach, übrigens, ich habe herausgefunden, was Frau Hattinger quält. Also, das heißt, Herr Kippert hat ihr Pralinen aufs Zimmer gebracht. Rührend. Und da hat er erfahren, die Frau Hattinger hat Angst. Das wissen wir. Die hat jeder. Ja, aber was für eine Angst? Nun? Frau Hattinger hat Angst vor dem Sterben. Deshalb will sie lieber gleich tot sein. Hä? Frau Hattinger, schlafen Sie endlich! Das ist ein Labyrinth. Wir hätten eine Straßenkarte mitnehmen sollen. Ich war doch meinen Lebtag noch nicht in Schäftlarn. Als ich hier ankam, bin ich vom S-Bahnhof aus dieser Clarissa hinterhergefahren. Guten... Guten Abend. Herr Ulrich, Sie müssen uns morgen erklären, wie man diesem Labyrinth von Sackgassen und Einbahnstraßen entkommt. Wir haben uns verfahren. Sie müssen einfach... Ja, aber wollen Sie uns verlassen? Wir haben vor unserem Abgang noch was zu erledigen. Ich muss jetzt ins Bett. Ich hasse es, wenn ich unausgeschlafen bin. Ja, ich... Zu welcher Organisation gehört eigentlich dieses freie Hospiz? Man sieht kein Schild, man muss nichts unterschreiben. Das kommt noch. Mhm. Herr Kippert ist übrigens wieder nach Hause. Ach. Ja, ich habe ihm ein Seniorentreff am Hohenzollernplatz empfohlen. Ja, also, ja, ich brauche auch meine Ruhe. Gute Nacht. Gute Nacht. Einen Moment lang wünschte sich Ulrich, der Leuchter aus Eichenholz stürzte auf ihn herab. All dieses Tun und Planen, dieses Hineinwirken ins Unbekannte, in die noch nicht stattgefundene Zeit, dieses Gewiese ums Dasein. Herr Kippert ist fort. Wissen wir schon. Aha. An Heimkehrer haben wir gar nicht gedacht. Herrn Wang habe ich auch nicht gesehen. Oh, der darf nicht sterben. Um den täts mir wirklich leid. Herrje, nur weil er schön ist. Herr Wang sitzt in der Bibliothek und surft im Internet. Was? Wir sind doch kein Internetcafé. Also ich kann zwar mit Männern nicht viel anfangen, aber Herr Wang... Einer reißt kommentarlos wieder ab. Der andere hängt im Internet. Die dritte findet vor lauter Angstschrei nicht den Weg in den Keller. Ich hasse Ziellosigkeit. Ach, du bist wirklich zynisch. Zynisch ist gar kein Ausdruck. Ich will an die Kohle. Im Nu ist man ein Sanatorium statt die Pforte zum Jenseits. Also... Was tun? Wir brauchen eine Hausordnung. Vielleicht mit einer Frist. Und in einem Jahr ist alles vorbei. 10 Wochen Urlaub mit Faruk. Ach, ist das dein derzeitiger Lover? Madagaskar, Samoa, irgendwo weit weg. Es bleibt ein Unding, Menschen einfach sterben zu lassen. Das tut man nicht. So? Ständig verdrängen wir den Tod. Mhm. Alle sollen wir frisch, gesund, dauerhaft fit sein. Athleten bis ins Grab. Und was ist mit denen, die an sich selbst verzweifeln, die nach Sinn suchen und ihn nicht mehr finden? Prost. Du willst Olaf Deutler seinen Huhn nehmen? Das habe ich nicht gesagt. Ich treibe ihn und Charlotte nicht in den Tod. Übrigens, da wir uns früher aus den Augen verloren haben, ich bin schwul. Das macht doch nichts. Ich bin schon seit 4 Jahren mit Ilse zusammen. Und hilft uns das jetzt weiter? Die ersten Hummeln brummten. Isa stäubte über Kies und Gestein. Studenten hockten mit Büchern und Laptop auf Schleusenmauern. Sonnennacktbader suchten nach einer bequemen Position auf dem Kieselstrand. Der Italiener servierte Pizza draußen, in eiliger Fahrt bis ein Fahrradkurier in seinen Apfel. Es war eine Lust zu leben. Hier draußen war ich noch nie. Die weißhaarige Dame wäre überall aufgefallen, nicht nur am S-Bahnhof Höllriegelskreut. Gelbe Pumps? Gelbes Kostüm mit schwarzen Knöpfen unter dem dazugehörigen paspellierten Sommermantel. Krempenhut. Es hat ja keinen Sinn, dass ich meine Identität verleugne. Aber die Zeit der Greta von Mainburg geht zu Ende. Jetzt dämmerte es Clarissa. Die Dame war ehemals ein Filmstar gewesen. Ich habe ihre Organisation in keinem Ratgeber gefunden. Etwas mit letzte Zuflucht, haben Sie am Telefon gesagt. Ja. Ist das kommunal oder vom Marburger Bund? Gemeinnützig. Aber ich kann dort sanft dem Leben entweichen? Sie haben doch wirksame Mittel. Als Clarissa mit einem Kopfnicken die Autotür öffnete, eilte Frau von Meinburg zum Parkplatzrand und ließ ein dickeres Konvolut in den Mülleimer fallen. Eng hier? Mein Adressbuch, ich brauche es nicht mehr. Gründgens Hamburger Telefonnummer stand noch drin. Sie können noch zurück, wenn Nein. Sie... Nein, Matthias ist tot. Ohne ihn ist alles sinnlos. Er war mein Licht, meine Seele und ich sein Wichtigstes. Er war mein Echo, wenn alle mich verließen. Er gab mir die Stichworte meines Lebens. Los, fahren Sie. Ah! Fast hätte Clarissa den Mann überfahren, der plötzlich vor der Windschutzscheibe auftauchte, etwas Dunkles in der Hand schwenkend. Jetzt hielt er das schwarz glänzende Kärtchen dicht an die Scheibe. Reicht es wirklich? Kein Ausweg mehr? Soll der auch noch mit? Clarissa ließ ihn einsteigen. Wenn Sie verstehen, verstehen Sie. Entschuldigen Sie bitte, es war die Ankunft der Dame. Da kann man schon mal jemanden vergessen. Man widmet sich jedem mit besonderer Aufmerksamkeit. Dr. Lai. Meyenburg. Berg. Schweigen. Clarissa war jetzt nach Normalität zumute, sogar nach stinkfaden Tagen mit Examenskorrekturen. Diese Selbstmörder. Sollten Sie doch selber sehen, wo Sie landeten. Buchenhain. Ich kann es nicht leiden, dass man etwas laut vorliest, nur weil es dasteht. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie viel Zugreisende in Augsburg Augsburg sagen? Völliger Blödsinn. Vielleicht verbinden einige was mit Augsburg. Das ist die Merkel, wenn die Kanzlerin das Podium betritt. Gibt schon genug Stupidität und genug Unfreundlichkeit, Taktlosigkeit, Unsensibilität. Nach Buchenhain hat eine Kollegin ihren Hund immer zur Bachblütentherapie gebracht. Das Tier war hysterisch. Es kläffte in der Kantine die Bühnentechniker an. Auf dem Weg der Genesung ist er dann dort überfahren worden. Aber, verehrte, gnädige Frau, sind Sie es wirklich? Ja. Welche Ehre. Sie hier mit im Wagen. Ich war lange nicht mehr im Theater. Aber noch unter Everding habe ich Sie in den drei Schwestern bewundert. Die Mascha Sergejewna. Hinreißend. Und jetzt... Fines? Fines. Die junge Dame wird uns in den Frieden helfen. Ist es noch weit? Nein. Wem geben wir die 40 Euro? Mir. Sie können sich ein Zimmer im ersten Stock aussuchen. Zimmer? Wir sind keine Metzgerei. War es Montag, war es Dienstag? Graublau wölbte sich der Himmel. Mittagslicht ruhte auf den Dächern. Durch die geöffneten Fenster drang kein frischer Luftzug. Der Temperatur zum Trotz rückte Herr Bauer dem Grün zwischen den Gehwegplatten zu Leibe. Bei der Schwüle, in Hemd und Polunder. Lass ihn. Wenn er durchhält, kann er auch noch die Hecke schneiden. Stille regierte das Haus. In der Küche goss Ute Wimpf Mineralwasser in eine Glaskaraffe um. Kunststoff tötete bekanntlich die inneren Schwingungen von Wasser, zerstörte seine Kristallstrukturen. Das Wetter machte ihre Wade zu schaffen. In Gedanken sah die Realschullehrerin wieder die Hand mit der Schere vor sich. Sie hatte drei Burschen ermahnt, die in der Pause rauchend über eine Zeitschrift gebeugt standen. Der eine war sofort auf sie losgegangen. Verpiss dich, du Punkfotze! Wo sollte das noch hinführen? Im Grunde war für jeden Schüler und jeden Pädagogen ein Therapeut vonnöten. Ah, kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. In der Halle war es angenehm kühl. Ulrich versuchte, mehrere zusammengeklebte Papierbögen innen an der Haustür zu befestigen. Allein ist das schwierig. Dann halten Sie das Tesa. Eine Bekanntmachung der Hospizleitung? Mhm. Verehrte Gäste, Der Aufenthalt in unserem Hause scheint sich für manche wider Erwarten über mehrere Tage zu erstrecken. Das Tagegeld von 40 Euro wurde hingegen nur einmal entrichtet. Dies ist für den Betrieb und die nötige Grundversorgung, Wasser, Strom, unverzichtbare Lebensmittel nicht ausreichend. Wir bitten daher, für jeden zusätzlichen Verweiltag jeweils 40 Euro im Sparschwein zu deponieren, das in der Halle aufgestellt worden ist. Eine Abhakliste liegt anbei. Im Übrigen verweisen wir noch einmal auf unsere Kellerräume, in denen Sie nach alter Methode ebenso geräuschlos wie abgeschieden Ihr unverrückbares »Es reicht« in die Tat umsetzen können. Mit besten Wünschen, Ihre Hospizleitung. Man will ja niemandem wehtun. Aber Herr Lehmann hat bezahlt und ist dann gleich... Die Washingtoner Administration drängt ab. Mit seiner Einwanderungspolitik wird Frankreich, wenn der Iran aber Atomwaffen... Markus Fehling kniete in seinem Zimmer vor dem Bett, den Oberkörper auf das Lager geworfen. Diese Beichtstuhlhaltung war bereits als Junge über ihn gekommen, wenn er nicht mehr weiter wusste. Aber er musste jetzt nicht moderieren, die Welt in 14 Zeilen A60 Anschlägen erfassen und erklären. Bla, bla, bla. 25 Jahre lang war er mit Schwung, Disziplin, gelegentlichem Überdruss ins Funkhaus gegangen, hatte die Meldungen gesichtet, nach Wichtigkeit geordnet, Kinshasa war nicht so wichtig wie Shanghai, Abholzung des Regenwalds und Überfischung der Meere hielten sich die Waage. Er hatte Hintergründe recherchiert, wie es sich gehörte. Wenn die syrischen Palästinenser mit amerikanischer Hilfe den ägyptischen Friedensplan für Gaza, ja dann... Ja dann, hatte er bei seiner letzten Moderation noch ins Mikro gefaselt, wobei die Regie den Regler offenbar schon zugezogen und ein Chanson von Gilbert Bécaud eingespielt hatte. Palästina! Er krampfte die Finger ins Unterbett. Das ist kein Leben mehr. Wie nun der Sterblichen ihr ganzer Lebenslauf sich in der Kindheit pflegt, mit Spielen anzufangen, so hört das Leben auch mit Eitelspielen auf. Greta von Meinburg war parat. Puderlidstrich, ein Hauch Rouge. Sie trat einen Meter vom Spiegel zurück und musterte sich zur Gänze. Ja, unsere Zeit ist nichts als ein Gerichte. Ein Spiel, in dem bald der tritt auf, bald jener ab. Sie wusste, dass ihre Stimme Wände durchdrang und erst zwischen Baumkronen verhallte. Aber es war ihr gleich angesichts des Abschieds. Mit Tränen fängt es an, mit Weinen wird's zunichte. Ja, nach dem Tode pflegt mit uns die Zeit zu spielen, wenn Fäule, Mat und Wurm in unseren Leichen wühlen. Matthias, ich komme zu dir. Wann war es endlich soweit? Wann wurden in diesem Hospiz die Barbiturate verabreicht? Das ist mir unheimlich. Was? Ich habe das Gefühl, sie schlafen alle. Und wenn sie schlafen, dann erholen sie sich. Im Gegenteil, Moni. Zu viel Schlaf macht trübsinnig. Denk an Napoleon. 15 Minuten Schlaf im Sattel genügten und er walzte Europa nieder. Müßiggang ist der Vorhof der Verzweiflung. Ach, vielleicht können wir damit bloß nicht mehr umgehen. Jede Minute soll einen Zweck haben. Selbst der Urlaub muss Erholung für zu Hause sein. Früher gab es alte Leute, die den ganzen Tag einfach am Fenster hockten. Kannst du ja in einem Jahr auch. Nur ein Nickerchen. Ich bin so fertig vom Leben und allem. Eine solche Nachtluft. Als Heinrich Ley sein Zimmer verlassen hatte, war es im Haus vollkommen still gewesen. Er konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal tagsüber ins Bett gesunken war und bis in die Nacht geschlafen hatte. Was für eine Kalamität, das Leben. Es war kein Fehler gewesen, sich wieder zu verlieben. ein Kapitaler hingegen ein zweites Mal zu heiraten und Kinder in die Welt zu setzen. Zwei Scheidungen, Alimente für 6 Kinder. Sein Leben war nicht mehr finanzierbar. Besser tot, als unter der Brücke enden. In dem Holzschuppen, der am Rande des Grundstücks stand, war es stockdunkel. Sich irgendwo in völliger Dunkelheit hinkauern, sich sammeln für den Weg ins Nichts. Hallo. Im Dunkeln braucht man niemanden was zu beweisen. Man ist einfach bei sich. Die ungewöhnliche Stimme schien von links aus dem Verschlag zu kommen. Mussten Sie auch viel beweisen? Ja, rund um die Uhr. Ich bin Verleger. Beim Duschen hatten alle den viel größeren Schwanz als ich. Es ließ sich künstlich nichts daran ändern. Das ist das Grundübel. Hat das zu einer Dysfunktion geführt, einer phallischen? Im Theater war ich eigentlich nicht schlecht. Sie sind Künstler. Ja, ich habe in Lüneburg bei Frau Holle Bühnenbild und Regie gemacht, aber ich habe mich nicht wehren können, als die Intendantin, kaum war mein Erfolg absehbar, im Programmheft ihren Namen dick über meinem drucken ließ. Immer fürchte ich, nicht gut genug zu sein, also lächle ich und sage Entschuldigung. Ich bin freundlich, aus Angst. So kann ich nicht weitermachen. Wegen Ihres Schwanzes unter der Dusche? Wenn ich einen größeren gehabt hätte, da würde ich die Salzburger Festspiele leiten. In was für absurden Kategorien denken Sie? Entschuldigung. Vielleicht hat der Leiter der Festspiele den allerkleinsten Österreichs und hat sich eben deswegen hochgearbeitet. Hatten Sie denn mal so eine Dysfunktion? Nein. Ich habe offen gestanden, die daran gedacht zu versagen. Sehen Sie. Aber dafür bezahle ich jetzt auch. Mit dem Leben. Möchten Sie 6 Kinder und 2 Frauen, die Gisela heißen? Gisela? Oh nein. Dann krabbelt auch noch was Uneheliches herum. Aber es ist doch gut für Deutschland. Ich meine, mächtig Nachwuchs. Ich habe nicht für die Demoskopie geliebt, Herr... Olaf, Sie sollten ein bisschen vorsichtig sein, ja? Bei Ihnen, da hängt irgendwo eine Sense. Ja? Ja, ich habe nämlich gestern Nacht angefangen... das Ertasten wieder zu erlernen. Ertasten? Genau, das Ertasten. Das macht sehr viel Spaß. Neben mir, da steht ein Fahrrad und weiter links ein Spinnrad. Der harzige Geruch hier drin erinnert an Nachmittage, als wir Kinder auf Scheunenböden Verstecken spielten. Das war wunderbar. Vor lauter kleinen Sorgen wusste man noch nichts von den Großen. Und nachts schlief man tief und fest wie ein Stein. Dann riechen Sie mal wieder und ich ertaste, was dieses krumme Ding hier sein soll. Verstehe ich nicht. Das Holz, Eisen. Meine Armbrust? Nein, das ist keine Armbrust. Oh, haben Sie sich wehgetan? Dann verblute ich eben. Na. Gespannter Draht. Machen Sie doch eine Tastschule auf. Die Leute wollen doch wieder nah ans Ursprüngliche und zu sich kommen. Tasten und riechen wäre ein Anfang. Ja, haben Sie recht. Also ich krauche jetzt ein ganz klein bisschen auf allen Vieren hier im Stroh. Aber stoßen Sie sich nicht wieder. Das ist so schön. Das bereichert mein Lebensgefühl. Oh, jetzt habe ich sicher schwarze Finger. Ich schwöre, das ist ein Sack mit Kohle. Ein wenig riecht es auch nach Lavendel. Los, Herr Verleger. Ich beschreibe Ihnen, was ich anfasse, und Sie raten dann, was es ist. Top, die Wette gilt. Als Monika Berg zu später Stunde keinen Schlaf fand und mit einem Glas warmer Milch einen Gang ums Haus machte, hörte sie vom Schuppen her Gepolter und Stimmen. Vorsicht, die Sense! Und jetzt ich! Jetzt bin ich dran! Oh Gott! Ein Doppelselbstmord! Clarissa gab Gas. Das Schalten war ein Genuss. Schade, dass sie keinen Sportwagen fuhr und sich nicht den Fahrtwind ums Gesicht brausen lassen konnte. Sie war übermüdet und hellwach. Das Haus strapazierte ungemein. Monika hatte sie mitten in der Nacht geweckt. Dabei war es ihr doch egal, wie die Selbstmordkandidaten sich ums Leben brachten. solange der Schuppen nicht in Flammen aufging oder Blut auf die Straße floss. Dann war es auch noch falscher Alarm gewesen. Typisch Moni. Jetzt war es höchste Zeit, im Büro vorbeizuschauen. Der Anrufbeantworter quoll gewiss über. Herr Bauer, wenn ich mich recht erinnere. Der Mann ist Gold wert. Gestern hat er die Gehsteigplatten gesäubert. Herr Bauer ist krank. Ja, die Hecke hat einen Schnitt nötig. Was? Ich sagte, die Hecke hat einen Schnitt nötig. Wahrscheinlich trug die lärmgeplagte Kioskpächterin wieder ihr Oropax. Soll ich abtrocknen? Da mittlerweile kein sauberer Löffel mehr zu finden war, hatte sich Frau Jakubek entschlossen, dem schmutzigen Berg aus Tassen und Besteck zu Leibe zu rücken. Bloß nicht! Sie spülte geradezu beklemmend leise ab. Sicher traute sie niemandem zu, sich ähnlich dezent zu verhalten. Singen Sie! Singen macht mir nichts, es kommt von Herzen. Ich will aber nicht singen. Ich fürchte, ich kann auch von keinem Lied mehr den Text. So ist es heutzutage. Aber hupen können die Leute. Ja, ich habe immer zu viele Erwartungen erfüllt. Immer war ich das Stehaufmännchen. Die Hofmeister hat Grippe, aber sie kommt zur Arbeit. In der Glas- und Vasenabteilung herrscht Engpass. Holt doch die Hofmeister. Freundlich und rege war ich zur Stelle. Jahrelang. Wird es einem gelohnt? Nein. Selbstverständlich war ich es, die zu Hause ihre Migräne zu überspielen versuchte, um wenigstens abends ein warmes Essen aufzutischen. Natürlich habe ich meinen Sohn jeden Morgen zur Schule gebracht. Fragt er mich heute einmal, ob ich mit ihm einen Ausflug in die Berge machen möchte? Unser einer wird vergessen. Wie eine Dose Schmieröl. Diese Stille hier. Was? Es ist so still. Mir gefällt dieses Haus. Man spürt, dass hier schon viele Menschen durchgegangen sind. Herr Lehmann trug eine Krawatte. Sah er friedlich aus, als Sie ihn gefunden haben? Das lässt sich nicht behaupten. Die Zunge hing ihm grässlich aus dem Mundwinkel. Kann mir jemand einen Kaffee aufbrühen? Gibt es einen Frühstücksraum oder ein Buffet? Ich verhungere. In dieser Schwäche kann ich keinen Entschluss fassen. Schauen Sie den Sohn tun nichts. Die Frauen vom Spülstein starrten Frau von Meyenburg an, die ein gelbes, fußlanges Seidentüll-Negligé trug. Ich habe 200 Euro ins Sparschwein getan. Dafür werde ich doch wohl ein anständiges Frühstück bekommen. Fürs Barbiturat zahle ich meinetwegen extra. Aber mit Unterzucker und einem Gefühl des körperlichen Elends finde ich nicht die Kraft zum Äußersten. Ehedem hat mir Matthias das Frühstück ans Bett gebracht. Machen Sie mir mal ein paar Toast. Und ein Ei nehme ich auch. Los doch! Ein wenig irritiert ließ sich Frau von Meyenburg auf einen Küchenschemel sinken. Mein Gott, ist das schlecht organisiert. Bemerkenswert. Die Hängeschränke. Wie aus einer Heiner-Müller-Inszenierung. Schäbigkeitsambiente. Ohne Kaffee werden Sie mich nicht beerdigen können. Sie können mir Gift ins Müsli mischen, aber bitte geschmacksneutral. Frau Jakubek gab Hilde Hofmeister mit dem Kopf ein Zeichen. Die nahm einen frisch gespülten Becher, schenkte Kaffee ein, griff auch noch die angebrochene Packung Kekse. Wir sind Selbstversorger. Mehr oder weniger. Aber Sie haben recht, Frau... Von Meyenburg. Oh, Hofmeister. Ja, man wird hier eher ausgehungert als umgebracht. Ach. Dabei sollte man satt sein, wenn man in den Keller oder in den Obstgarten geht. Hungrige Menschen denken nur ans Essen. Ich habe Sie oft im Fernsehen bewundert. Diese Pfarrhausserie. Oh, über die bitte nicht sprechen. Das war Müll zur Pensionsaufbesserung mit dem unsäglichen Fritz Wepper. Also wer Sie sind, ist mir egal, Frau Hofmeister. Aber ich gebe Ihnen Geld und dann besorgen Sie etwas Gutes aus dem Kaff. Ich will nichts mehr zu tun haben mit mir. Ute Wimpf umfasste die Balustradenkante. Eine Etage unter ihr glänzten hart die Fliesen. Bis übers Kinn hatte sie eine halbe Stunde im Starnberger See gestanden. Keine einzige Welle hatte sie in die Tiefe mitgenommen. Herr Fehling, wo sind Sie? Oh. Entschuldigung, ich habe Sie nicht gesehen. Tun Sie den Revolver weg. Ich habe Angst. aber das ist eine Pistole. Von meinem Onkel Wehrmacht, wenn nicht schlimmer. Herr Fehling wollte mir erklären, wie ich die Trommel weiterdrehen kann. Da ist ein Widerstand beim Laden. Das musste die Domina aus dem Münchner Umland sein. Frau Wimpf schämte sich für ihre Spießigkeit, aber seitdem sie gehört hatte, dass ihre Zimmernachbarin der professionellen Prostitution nachgegangen war, hatte sie befürchtet, dass im Nebenraum weiter Sex gegen Cash zu haben war. Sehen Sie, es geht nicht. Ach, drücken Sie ab. Schnell. Das Schicksal will es so. Tun Sie es. Ich bin bereit. Aber ich kann Sie doch nicht erschießen. Ich kenne Sie doch gar nicht. Wimpf, Ute. Hanna Reute. Der Schuss ist für jemand anders bestimmt. Ach, dann sind Sie es, die von einem Kerl so schlimm sitzen gelassen wurde? Ja. Aber solcher Kummer vergeht doch wieder. Treue oder Vergeltung. Der Mann muss fallen. Wunderbar. Archaisch. Islamisch. Man liest ja gleich in den Zeitungen. Aber bei Ihrem Beruf... Entschuldigung, das hat sich ein wenig herumgesprochen. Wo? Vor dem Kühlschrank, in der Küche. Ich bereue wenig, Frau Wimpf. Im Grunde bin ich eine Frau, die mehr ausleben und erfahren konnte, als es sich andere Frauen gestatten. Doch ich will Sie nicht beleidigen. Tun Sie nicht. Jetzt habe ich Sie nicht erschossen. Ja, leider. Was treibt Sie denn in den Tod? Hanna Reute hakte sich bei der Lehrerin unter. Die erzählte von dem Überfall auf dem Pausenhof. Heute schmerzte die Stichwunde besonders. Ich kann diese Rohlinge doch nicht disziplinieren, wenn ich Angst vor ihnen habe. Dabei sind solche Gestalten nur das Resultat verrotteter Elternhäuser, in denen geprügelt wird, rund um die Uhr Fernsehen oder Video läuft. Dass ich für Anstand, Disziplin oder Ordnung plädiere, hätte ich niemals für möglich gehalten. Wir waren im Studium doch für Freiheit, fürs Duzen der Lehrkräfte, sogar für die Abschaffung von Zensuren. Jetzt tendiere ich zu Karzer- und Prügelstrafen, für die meisten Eltern gleich mit. Wir dürfen doch keine Horde von Wildschweinen ins Leben entlassen. Oh Gott, Gott, bin ich konservativ geworden. Nicht doch. Ich brauche Aufmunterung, Frau Reute. Wir gehen zusammen in den Keller. Erstmal zum Brunnen. Ich will Wasser fließen sehen. Gut. Aber mir schlägt Plätschern auf die Blase, das sage ich Ihnen gleich. Frau Reute, eine Mauser hat gar keine Trommel, soweit ich weiß. Später, Herr Fehling. Es schien Frauentag zu sein. Als Hanna Reute und Ute Wimpf im Erdgeschoss angelangt waren, trat eine Dreier-Schwadron aus der Küche, angeführt von der berühmten Schauspielerin in gelbem Plissé. Henkers Mahlzeiten hatten ihren Sinn, meine Damen. Sie stärkten den Delinquenten. Bestellen Sie im Dorf Roastbeef, Melone, ein paar Käse, gute Brote, irgendetwas mit Trüffeln. Vielleicht auch Schinken? Natürlich Schinken, San Daniele. Und ein paar Trauben. Sie wissen schon, womit man sich labt. Bloß keinen Nymphenburger Sekt. Die Plörre ist grausam. Ich hole Ihnen meine Kreditkarten. Es ist nicht der Moment, um zu sparen, wenn man vor den Herrgott tritt. Matthias hat mich nie in einem jämmerlichen Zustand gemocht. Was für ein schöner Besitz. Dieser Garten. Herr Bauer ist ein Psychopath, aber recht tüchtig. Vielleicht war mein Schulleiter auch bei Ihnen. Er sprach oft von Verwandtenbesuchen, Eichach. Und an den Tagen danach war er gut gelaunt und offensiv. Es war durchaus ein modernes Studio, meine Liebe. Und trotzdem, mit der Landbevölkerung hatte ich nie Probleme. In einem Kaff gedeihen die Triebe oft am besten. Hat es Spaß gemacht? Oft. Sie Glückliche. Und das Ekelhafte? Ach, in sehr unappetitlichen Fällen dachte ich, Hanna, das Geld. Mit dem Geld irgendwann ein anderes Leben. Die Renten- und Arbeitslosenbeiträge reduzierten den Gewinn natürlich erheblich. Ach, Sie bekämen Rente? Ich bin eine sozialpflichtige Unternehmerin gewesen, Frau Lehrerin. Wir haben eine seltsame Mischung aus größter Freiheit und maximaler Spießigkeit. Sich auspeitschen und knebeln lassen, hinter Gittern ejakulieren, das hat ja noch nicht so viel mit Fantasie und Freiheit zu tun. Im Alltag müssten die Lust und das Spontane zu Hause sein. Oh ja, oh ja. Wollen Sie nicht auch Ihre Schuhe ausziehen? Hendrik hat 48 Jahre gelebt. Das muss reichen. Ja. Was treiben Sie denn da? Baden Sie Ihre Füße? Tun wir. Haben Sie die 40 Euro bezahlt? Haben wir. Ach, herrlich. Erzählen Sie mir doch mal von Ihren Schülern, wenn Sie mögen. Und von sich. Gern. Wenn Sie mir erzählen, wie Ihr Tag aussieht? Im Studio? Ja. Die Wetterlage hatte sich geändert. Bayern hing schief im Kosmos. Ein Drittel der Bevölkerung litt mit Schädelweh unter dem Föhn. Ein weiterer Teil geriet in Hochstimmung. In Büros schien man Sekt geschlürft zu haben. Radfahrer kamen von geraden Straßen ab. Autofahrer brüllten sich vor roten Ampeln Flüche zu. Prozesse wurden vertagt, da Anwälte wegen Herzbeklemmung nach Luft schnappten. Die einen trauten sich nicht in den Spiegel zu schauen. Jedes Fältchen blieb präzise eingekerbt unter aufgequollenen Lidern. Andere toupierten sich ihr Haar, denn ohne ihr Zutun waren sie in Ekstase geraten. Die Mortalitätsrate war an diesen Tagen hoch. Die Zahl der Liebesschwüre nicht wenige. Der schöne Tassilo Wang hatte es sich in der Halle bequem gemacht. Er ließ seine Beine über eine Lehne des Sessels baumeln. Aber eine endgültige Körperhaltung hatte er für sich noch nicht gefunden. Ach, Sie haben sich's hier bequem gemacht. Woher haben Sie denn eigentlich Ihren Namen? Von meinen Eltern, schätze ich. Wissen Sie was? Sie können mir gestohlen bleiben. Sie sind mir zu unverschämt. Die Hospizangestellte rauschte davon. Was hatte er ihr getan? Ach, all die Menschen und Orte, die er schon kennengelernt hatte, all die Gedanken, denen er nachhängen konnte. In 30 Jahren würden es noch mehr, doch er nicht klüger sein. Schrecklich wies der grüne Pfeil am Kellereingang nach unten. Da man verging, warum nicht jetzt? Vor noch größerer Leere, Langeweile, vor Verfall und noch größerem Kummer. Tassilo lag jetzt bäuchlings über den Lehnen. Gut so, das machen Sie ganz richtig, die Seele baumeln lassen. Alles Unglück rührt aus Bewegung, hat ein weiser Moralist gesagt. Die Menschen hätten zu Hause sitzen bleiben sollen, dann wäre das Leben in größerem Frieden vonstatten gegangen. Ein Verlag mit Fotobuchsparte, zwei fruchtbare Ehen. Wir bezahlen die Rechnung dafür, nimmer satt, veränderungswütig zu sein. Ich hätte nur 10, 12 Bücher verlegen sollen. Das Wesentliche haben Homer und Augustinus formuliert. Stand der Sessel schon immer hier? Recht so, nur nicht rühren. Und die Drangsale, die Getriebenheit fallen von ihnen ab. Ach, hätte ich doch früher auf dieses Wissen gehorcht. Unser einer ist am Ende, aber Sie? Das ist mir ein Trost. Naja, dann lass ich sie mal. Tassilo Wang lehnte sich zurück. Wenn er nach rechts spähte, erkannte er durch den Türspalt wechselnde Farben eines Monitors. Die Hospizleitung saß bei der Arbeit. Ach, Sie? Haben Sie einen Stift? Nein. Die Hecke ist fast fertig. Jetzt geht's den Gesetzesbrechern an den Kragen. Ich gehe zur Hauptstraße runter. Diese Leute mit ihrem Gequatsche im Auto sind gefährlich, unverschämt. Und ich werde sie überführen. Ich notiere mir die Autonummern, die Uhrzeit und die Liste schicke ich an die Polizei. Die denken, ihnen gehört die Welt. Dabei fahren sie Kinder an, lassen alte Leute über den Zebrastreifen hetzen, donnern Radfahrer, Krankenhaus, Reife. Oh, ich kann sie nicht ausstehen. Ich selbst wurde angefahren. Musste man früher im Auto telefonieren? Wer hinter dem Steuer quatscht, meistens Unsinn gehört, hinter Schloss und Riegel. Das ist verboten. So. Und jetzt runter ins Dorf. Ich hol mir eine Leberkässemmel. Können Sie sich nicht ein bisschen anständig in den Sessel setzen? Warum? In diesem Hospiz verfolgte man schon ein bemerkenswertes Konzept. Fehlende Gesprächstherapie, um die Seelen nicht unnötig zu beruhigen. Nonchalantes Sparschwein, gelindes Aushungern. Sie glauben gar nicht, was man mit Filz alles basteln kann. Sogar Halsketten. Halsketten? Und es ist so meditativ. Die beiden Frauenstimmen waren Tassilo Wang nicht fremd. Waren Sie auf dem Weg zum Sparschwein, in den Keller oder auch ins Dorf? Ach, man hat schon genug Staubfänger zu Hause. Glauben Sie mir, ein Single in der Großstadt braucht Rückhalt. Ehe er sich so sah, hatte Tassilo sich erhoben. Alle hassten ihn. Niemand liebte ihn wirklich. Niemand würde ihn vermissen, um ihn kämpfen. Eine dekorative Stehlampe des Lebens, das war er gewesen. Der Föhn machte irre. Geile Sau. Dich lösche ich. Der Gärtner will die Polizei informieren. Entschuldigung. Wer? Der Gärtner. Wen? Polizei. Es gibt keinen Gärtner. Er ist mit Zetteln zum Friedhof, um Fahrer zu notieren, die mit Handy telefonieren. Die Liste will er der Polizei schicken. Herr Bauer von der Hecke? Das geht nicht. Auf keinen Fall. Ich werde wahnsinnig. Wir werden wahnsinnig. Auch noch Denunzianten. Was der heraufbeschwört. Diese Überlegungen interessierten Tassilo Wang im Moment wenig. Auf dem PC war eine Fotogalerie zu sehen. 8 Männer in unterschiedlichen Posen. Der oberste hing in einer Art Schaukel und krätschte die Beine in eindeutigem Wunsch. Er steckte in einem Gatzgummianzug und trug zudem eine Gasmaske. Sie bestellen gar keine Bettwäsche? Was soll das? Sie müssen sich vor mir nicht genieren. Ich bin auch nur ein Mann. Ich geniere mich nicht. Donnerwetter. Das scheint aber gut organisiert. Kann jeder anklicken. Keine Angst, ich petz nicht. Das ist zum Liebe finden? Ein Katalog? Liebe? Nun ja, durch Sex kann Liebe entstehen. Olli, 26, stämmig und vertrauensvoll. Ein Kaufhaus? Nein, alles ohne Geld. Ulrich stieg der Duft von Wangs Haar in die Nase. Frau Wimpf hätte er schon längst hinaus expediert, aber einen Tassilo Wang vertrieb man nicht. Was ist denn das? Wer im Saustall hockt, sollte nicht mit Schweinen schmeißen? Jeder Benutzer muss eine Kopfzeile haben, aus der man sofort erkennen sollte, was er sucht. Suche aktive Stecher. Ja, das ist das Übliche. Schnucki sucht Schnucki. Liebe italienische Küche und vielleicht auch dich. Leder, Bike, lange Touren ins Glück. Ja. Hast du auch eine Vorliebe? Es geht nun doch ein bisschen weit. Du bist vor 5 Minuten hier reingeschneit. Ich dachte, du bestellst Wäsche fürs Hospiz. Müsste man wohl. Wirkt alles ziemlich verkommen hier. Ah, die haarige Fraktion. Haben Sie sich bewegt, Herr Wang? Wenn du in die Stadt fährst, Uli, brauchen wir unbedingt Flüssigseife und Klopapier. Und blaue Gauloise. Ich hab wieder angefangen zu rauchen. Du? Ich bin ein bedeutender Erbe. Unter anderen Voraussetzungen wäre das Leben in der Ludwigshöhe 3 an diesem Nachmittag behaglich gewesen. Monika hatte sich in einen Gartenstuhl gesetzt und streckte ihr Gesicht der Sonne entgegen. Dr. Lai schlummerte auf einer Wolldecke im Gras. Tauben gurrten auf der Regenrinne. Olaf Deutler drehte sich im Gewächshaus um die eigene Achse und ließ Energien fluten. Der Rundfunkmoderator hatte über die Leiter den Dachstuhl erklommen, um zu lesen. Jeder Tag mag so gestaltet werden, als ob er die Reihe der Tage beende und das Leben restlos erfülle. Wer stets zu sagen vermag, ich habe wahrhaft gelebt, erhebt sich morgens stets zum Gewinn. Die Pasteten auf eine Extraplatte. Ja. Ach, bei diesem Wetter platzt mein Kopf. Ah, Sie mögen Pumpernickel, Frau Jakubek? 2 Kilo Aufschnitt. Mhm. Den Rest liefert der Caterer. Gesalzene französische Butter, Walnussöl. Oh, haben Sie Obstschalen gesehen? Am Abend nahm Frau von Meyenburg fassungslos die Lebensmittelrechnung über 778,11 € entgegen. Bei der Wärme schmilzt das Eis im Keller viel zu schnell. Wir brauchen Gefriertruhen. Was? Moni, wir sorgen nur dafür, dass... Dass die lieben Selbstmörder freudig ins Jenseits gehen, ich weiß. Die, die sich heimdrehen, sagen die Österreicher. Hä? Eigentlich ist das Unsinn, dieser Drang ins Jenseits. Das ist doch nur der Wunsch nach einem besseren Leben, nicht nach dem Tod. Oh, bitte. Ich will das hier bloß durchstehen, nicht darüber nachdenken. Der Selbstmörder liebt das Leben so sehr, dass er es in einer schlechten Form nicht ertragen mag. Tassilo werde ich retten. Ach. So was Blödes, sich umzubringen, weil man schon alles erlebt hat. In meiner Klasse hat sich ein Mitschüler umgebracht, weil sein Taschengeld nicht erhöht wurde. Er ist vom Schuldach gesprungen. Der Arme. So jung. Keiner hat etwas geahnt. Ein unauffälliger Mitschüler. Nach seinem Tod wurde er immer unheimlicher und präsenter. Er war nicht länger Friedrich, sondern nur noch Der Selbstmörder. Und seine Eltern? Entsetzlich. Keiner fühlte sich mehr wohl in ihrer Gegenwart. Irgendwann zogen sie weg. Du sollst nicht töten. Tun wir ja nicht. Wir helfen. Ich schreibe später mal ein Buch darüber. Wie sehr ich Onkel Roberto hasse. Der Tod lehrt Leben mit gehöriger Dankbarkeit und Demut. Ich kann nicht schlafen. Und ihr? Bist du sicher, dass wir beim Testament nichts falsch verstanden haben? Moni, bitte. Wir sollten das Wartegeld auf 50 Euro pro Tag erhöhen. Nee, so viel hat Frau Jakobek nicht. Da lässt sich eine Sonderregelung finden. Herr Bauer hat die Hecke meisterhaft gestutzt. Ich denke, die Fenster bräuchten neuen Lack. Seine Ausflüge an die Dorfstraße muss man ihm allerdings untersagen. Vielleicht bringt sich niemand mehr um. Kommt nicht in Frage. Dann müssen wir ihnen in Erinnerung rufen, warum sie draußen verzweifelt sind. Bist du fies? Die sollen endlich über die Klinge springen. Wir wollen an die Kohle. Hinterher spenden wir üppig für gute Zwecke. Ich schwöre, es kommt noch Schwung in die Schoße. I'm sick and tired of the war. Got that old black feeling. Ui. Das sieht ja wunderbar aus. Oh Gott, mein Geld. 750 Mark. Euro, Frau von Mainburg, Euro. Auf dem langen Küchentisch lockten Köstlichkeiten ohne Zahl. Melonenspalten waren mit Schinken umwickelt, eingelegte Zucchini von karamellisierten Zwiebeln umkränzt. Doch was auf dem vollen Küchentisch besonders ins Auge stach, waren Hochbauten, ja Türme aus Blätterteig, aus denen es fein dampfte, nach edlem Fleisch und Pilz duftete. Pasteten. Ich habe wohl zu sehr auf Pasteten bestanden. Egal, wie oft war ich eine Königin. Hm. Auch die Steward habe ich gespielt. Ich nehme mal davon. Lassen Sie mich mal durch. Herr Bauer, doch nicht jetzt. Darf ich bitten? Ja. Greifen Sie zu. Sie können nachher die Küche fegen. Nee. Großen Hunger habe ich gar nicht. Die Pistole immer dabei, Frau Reuter? Man weiß nie, wann der richtige Augenblick gekommen ist. Die Fleischpastete sieht köstlich aus. Saustall. Dann werde ich die gleich mal probieren. Herr Bauer, lassen Sie uns doch in Ruhe essen. Kann mir jemand die Butter reichen? Moin, moin. Ah, Herr Wang, zu Tisch. Bevor man in die Grube fährt, sollte man noch einmal zulangen. Sekt, Frau von Mainburg. Tagsüber trinke ich sonst nie, aber so streng muss ich nicht mehr sein. Gibt's auch Cola? Cola? Was für ein Banause sind Sie? Die Kalbfleischtorte. Göttlich. Nach der Henkersmahlzeit fährt dann wohl die richtige Zeit. Herr Deutler, Sie sind ja völlig verstummt. Ja. Schmeckt es Ihnen nicht? Oder? Die Artischocken sind zu sauer angelegt. Sehr sogar. Quatsch, die sind köstlich. Salute. Normalerweise halte ich bei solchen Festanlässen eine Rede. Das lasse ich jetzt. Aber warum? Erzählen Sie uns doch etwas Hübsches. Oder einen Witz. Einen Witz? Ja, warum nicht? Auch lachenkräftig fürs Endgültige. Früher, als junger Mann, hasste ich es, auf Hochzeiten zu gehen. Meine Großmütter und Tanten bedrängten mich immer, du bist der Nächste. Sie haben erst damit aufgehört, als ich bei Beerdigungen dasselbe zu ihnen sagte. Ludwigshöhe. Hörspiel nach dem Roman von Hans Pleschinski. Erster Teil. Es sprachen Erzähler Ulrich Nöten, Ulrich Berg, Jens Wawracek, Clarissa Berg, Inga Busch, Monika Berg, Tanja Schleif, Hilde Hoffmeister, Hedi Kriegeskotte, Olaf Deutler, Jens Harzer, Herr Kipphardt, Joachim Bliese, Ute Wimpf, Imogen Kogge, Markus Fehling, Wolfgang Pregler, Hanna Reute, Astrid Meierfeld, Frau Jakubek, Angela Schmidt, Herr Bauer, Uwe Friedrichsen, Tassilo Wang, Stefan Haschke, Frau von Mayenburg, Marleen Diekhoff, Dr. Lai, Friedhelm Tock, Frau Hattinger, Brigitte Janner, Mann, Olaf Kreuzenbeck, Junge, Tore Kühl. Ton und Technik, Gerd Ulrich Poggensee und Angelika Körber. Regieassistenz Eva Solloch. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Norddeutscher Rundfunk und Deutschlandradio Kultur 2011. Dramaturgie und Redaktion Henning Rademacher.